Contrabanda, no hay radio. Sin contrabanda, no hay radio. Sin contrabanda, no hay radio. 91.4 FM. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Guten Tag, hier beginnt ein neues Niemandsland. Der Klügere gibt nach. Eine traurige Wahrheit, sie begründet die Weltherrschaft der Dummheit. Marie von Ebner-Eschenbach. Es ist Montag, der 12. November 2018. Hier ist wieder Niemandsland bei Contrabanda FM auf 91.4. Wir senden jeden Montag von 13 bis 15 Uhr direkt aus dem Herzen Barcelonas von der Plaza Real. Auch live hier im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Contrabanda FM ist ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung Niemandsland. Bienvenidas und Bienvenidos. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 013 9533. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerts. Der Monat November, wie letzte Woche schon gesagt, ein Schicksalsmonat, nicht nur der Deutschen, sondern auch Europas. Leo Schwarz schreibt in der Jungen Welt über die Novemberrevolution 1918. Im Herbst 1918, wenige Wochen bevor die Revolution sie aus dem Breslauer Gefängnis befreite, schrieb Rosa Luxemburg eine Einschätzung der politischen Situation nieder. Die im Nachlass aufgefundene Notiz ist als Fragment über Krieg, nationale Frage und Revolution bekannt. Darin heißt es: Worauf es ankommt, ist das eigentliche Problem dieser Periode zu begreifen. Dieses Problem heißt die Diktatur des Proletariats, Verwirklichung des Sozialismus. Die Bedingungen des Kampfes um die Macht sind so günstig wie noch für keine aufstrebende Klasse in der Weltgeschichte. Ein Gegner des Sozialismus und der Revolution, der britische Premierminister David Lloyd George, kam im März 1919 zu einem ähnlichen Urteil. Ganz Europa sei erfüllt vom Geist der Revolution. Die gesamte existierende Ordnung in ihren politischen, sozialen und ökonomischen Aspekten wird von den Massen von einem Ende Europas zum anderen in Frage gestellt. Die finale Krise der bürgerlichen Gesellschaft, die sozialistische Zukunft, die erhoffte oder befürchtete Nähe der Revolution. Der Leser von heute wird meist Schwierigkeiten haben, diese Befunde, ganz egal, ob zustimmend oder ablehnend, nachzuvollziehen. Der Leser und die Hörer von heute. Die deutsche Revolution von 1918-19 ist, wenn nicht als Ereignis, so doch in ihren wesentlichen Voraussetzungen, Konfliktlinien und Ergebnissen ein Jahrhundert später aus der erinnerten Geschichte verschwunden. Fast ganz vergessen ist auch die Deutung, die für die kommunistische Linke in Deutschland lange selbstverständlich gewesen war. Zuletzt haben Albert Schreiner und Roland Bauer in der anlässlich des 40. Jahrestages der Revolution in der DDR geführten Debatte die Auffassung vertreten, dass hier eine sozialistische Massenbewegung niedergeschlagen wurde. Vor genau 100 Jahren war es soweit. Um 11 Uhr morgens am 11. November 1918 wurde das Ende des Ersten Weltkrieges eingeleitet. An der Front verkündeten Trompeten den Waffenstillstand, in französischen Städten läuteten Glocken den Frieden ein. Nach 4 Jahren und fast 10 Millionen Toten war der Krieg vorüber. Vor allem die aussichtslose Lage an der Westfront brachte das Deutsche Reich dazu, sich auf Waffenstillstandsverhandlungen einzulassen. Unterzeichnet wurde das Abkommen in einem Eisenbahnwagen im Wald von Compiègne, nördlich von Paris. In Deutschland als hart und demütigend empfunden, wird es in Frankreich gefeiert und Premierminister Georges Clemenceau als Père la Victoire, Vater Sieg, bejubelt. Er tritt auf der anschließenden Pariser Friedenskonferenz als besonders harter Gegner Deutschlands auf. Seine Forderung, Deutschland wird zahlen, geht in die Geschichte ein. Der im Mai 1919 unterzeichnete Versailler Friedensvertrag schrieb Deutschland die alleinige Kriegsschuld zu. Das Deutsche Reich wurde zu erheblichen Reparationszahlungen und Gebietsabtretungen verpflichtet. Ein erniedrigendes Diktat, so empfanden es viele Deutsche. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung gilt als einer der Nährböden für den Aufstieg des Nationalsozialismus. Weit in der Champagne, im Mitsommergrün, dort wo zwischen Grabkreuzen Mohnblumen blühen, da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht im Wind, der sonst über das Gräberfeld streicht. Auf deinem Kreuz finde ich, toter Soldat, deinen Namen nicht, nur Ziffern und jemand hat. Die Zahl 1916 gemalt, und du warst nicht einmal 19 Jahre alt. Haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben.

Die Revolution war in der DDR ein zentraler zeitgeschichtlicher Bezugspunkt. Es überrascht nicht, dass mit der Zerstörung dieser Forschungslandschaft nach 1990 auch deren Themen und Fragestellungen verschwanden. Aber auch in der Bundesrepublik war die revolutionäre Zäsur von 1918-19 seit den 1960er Jahren ein stark beachtetes Forschungsfeld. Sie ist es, man lasse sich nicht von der Welle der Jahrestagsliteratur täuschen, heute nicht mehr. Und zwar zunächst deshalb, weil die systematische Befassung mit der Revolution sich hier in letzter Instanz vor allem dem Interesse an einer geschichtspolitischen Einhegung des Themas verdankte. Mit diesem Interesse also erlahmen und schließlich ganz verstummen musste. Das hat einer der Protagonisten der westdeutschen Revolutionsforschung, der sozialdemokratische Historiker Reinhard Rürup, anlässlich des in der Öffentlichkeit schon nicht mehr beachteten 75. Jahrestag im November 1993 mit ungewöhnlicher Offenheit ausgesprochen. Zitat: Nun besteht aber die DDR nicht mehr und nicht zuletzt deshalb geht selbst die Tatsache, dass Deutschland am 9. November 1918 zur Republik wurde, in der Routine des politischen Alltagsgeschäfts unter. Zu dieser spezifisch deutschen Konstellation trat um 1980 eine intellektuelle Tendenzwende im internationalen Maßstab, die das hartnäckige Desinteresse an der Revolution erst ganz verständlich macht. 2007 haben zwei britische Historiker, Mike Haynes und Jim Wolfreys, eine glänzende Analyse, die heißt History and Revolution Refuting Revisionism, der Trends vorgelegt, die das im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts global angebrochene Zeitalter der liberalen Demokratie und des Marktes der Erforschung politischer und sozialer Revolutionen beschert hat. Hier sei inzwischen ein klares Schema dominant. Revolutionen, die versuchen oder versucht haben, über die liberal-kapitalistische Agenda hinauszugehen, sind eindeutig disqualifiziert. Andere Revolutionen sind nur von Wert, insofern sie zur Realisierung dieser Agenda beigetragen haben. Ich verlasse einen Auszug aus einem Artikel von Herrn Leo Schwarz, worauf es ankommt, 100 Jahre Novemberrevolution, wie man eine Revolution vergisst, veröffentlicht in der Jungen Welt. Es ist eine Serie von 10 Folgen. Im sechsten Jahr am Krieg geboren, Wort noch verjöhnt. Sie schwimmt zu Luche, anzuteste, unschuldig, kindlich und naiv. Ja, auf kein Einstein, damals war nix relativ. So ziemlich jede Warnung ging ganz einfach in der Wind. Beziehungsweise dahin, wo die Anipaste sind. Der junge Mann war zornig, doch in Singen, Fantasie, war alles möglich, jedenfalls war nix relativ. Sing Mutter hat es gut gemeint, jung machet beste Druss, und dat mal außerglücklich wede, ähnlich nix muss. Einiges hätt ihn jaue, manches ging auch schief. In einem schlauen Buch stund alles relativ. Drüber neu dach, trotz viel zu viel Physik. So ja, bis jetzt kapiert, obwohl Mathematik ja ähnlich ganz logisch sein soll, sinnfach oder nie. Danach auch wenn dann alles relativ. Die nächsten vier Jahrzehnte war ich ständig unterwegs. Was ist der Ort, wo der Gaukler seine Erfahrung wählt? Die Jode wie die Schlechte, alle maßlos, intensiv. Oft klinget wie ne Trost, wenn der ist alles wäre relativ. So langsam wird der Alt. Das Alter ist doch relativ, sinke im dunklen Wald. Er wünsche, wer gelassener, weil schließlich alles fließt. Der Schmerz, die Sehnsucht und die Angst sind relativ. Da reißt der Zivilisation wie dünner, Tag für Tag. Der Handschlag ist längst weniger wert als jene scheiß Vertrag. Die Trittbrettfahrer triumphieren und mir war doch gut. Das ist nicht mehr mein Mensch, hört mir noch einer zu. Hört mir noch einer zu. Alles andere tatsächlich relativ. Alles relativ. Alles relativ. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 97. Teil. Hans Hutter, Instrukteur in Madrigueras. No pasarán. Pasaremos. Dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho. Dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta batir el enemigo. Spanien, Herbst 1936. Madrigueras war ein Dorf von etwas über 2000 Einwohnern auf einer trostlosen, menschenleeren Ebene und ich fühlte mich gleich wie zu Hause. Die Häuser selbst waren äußerlich erbärmliche Ruinen. Im Inneren desjenigen Hauses aber, in dem wir aßen und wo ich auch mein Zimmer hatte, sah es angenehm aus. Hier am Ort befanden sich mehr als 1000 spanische Rekruten, die erst vor wenigen Tagen ausgehoben worden waren. Internationale gab es nur wenige. Essraum für die Mannschaft war die Kirche. Die Offiziersmesse befand sich in einem alten, schönen Haus eines ehemaligen Granden. Die Instruktion gefiel mir sehr. Leider konnte der Schießunterricht nur beschränkt durchgeführt werden, weil es einfach zu wenig Gewehre und Munition gab. Die Lagerleiter behaupteten außerdem, dass man der 11. Brigade bewusst die allerschlechtesten der ausgehobenen Spanier zugeteilt habe und dass es unter ihnen sehr viele Anarchisten gebe und Leute, die gegen die Internationalen eingestellt seien. Mir fiel auf, dass wir hier von den Spaniern zum ersten Mal nicht mehr als Internacionales, sondern als Extranjeros bezeichnet wurden. Versetzte ich mich allerdings in die Lage der Spanier, konnte ich vieles verstehen. Dass sich das Verhältnis der Spanier zu den Interbrigadisten eher negativ verändert hatte, war offensichtlich. Die Leute auf den Kommandos und auch die meisten Instruktoren waren Deutsche. Schon nach wenigen Minuten merkte auch der letzte Spanier, dass viele dieser Vorgesetzten völlig unkompetent waren. Außerdem zeigten diese Kaderleute eine derart abweisende Kaltschnäuzigkeit, dass sie einen Spanier einerseits in seinem persönlichen Stolz verletzten, andererseits in ihm auch eine Art Nationalgefühl wecken mussten, das die Spanier sonst von Grund auf Individualisten unter normalen Umständen nie entwickelt hätten. Hätten diese Herren die katalanische Geschichte oder nur schon den napoleonischen Einmarsch einmal an einem Kaderkurs durchgenommen, hätten sie doch einiges daraus lernen können. Bei den Anarchisten kam dann noch zusätzlich ihre eingefleischte Ablehnung gegen jede Art von Institution dazu und insbesondere ihr Misstrauen gegenüber der Internationalen, die ein Organ der KP war, derjenigen Partei, die schon immer alle Andersdenkenden verfolgt hatte, von den eigenen Ex-Brüdern, den Trotzkisten und Marxisten, bis zu den Sozialisten und eben den Anarchisten. Sehr schlimm fand ich aber auch, dass diese Deutschen überhaupt nicht fähig waren, wahrzunehmen, wie es unter den Spaniern gärte, und dass sie selbst daran schuld waren. Je preußischer und sturer sie auftraten, umso passiver und tollpatschiger betrugen sich die Spanier. Jeden Abend wurde ich von den Spaniern eingeladen, die umliegenden Bauern zu besuchen, wo wir dann in geselliger Runde zusammensaßen, Geschichten erzählten, sangen und tanzten. Wenn nur einmal ein Deutscher mitgekommen wäre, hätte er seine Spaniolen komplett anders erlebt. Aber sie hockten in ihrer Offiziersmesse herum und befahlen Drill. Was auch immer ich diesen Preußen sagte, es fruchtete nichts. Zum Glück hatte ich die Spanier um mich. Ob in der Instruktion, der sie mit ungeheurem Interesse beiwohnten, oder in den Pausen, immer wurde ich in Beschlag genommen. In den Nächten, in denen ich kaum eine Stunde schlafen konnte, weil ich immerfort an meinen in Gijona gefallenen Bruder denken musste, war ich noch so froh, dass ich in ihrer Runde oft bis früh in den Morgen abgelenkt wurde. Meine Methode war immer die gleiche. Immer behandelte ich etwas sehr Konkretes, immer ging ich von persönlich Erlebtem aus und immer versetzte ich mich in meine Partner hinein. Entscheidend war das Lob, und etwas zu loben gab es immer. Für die Spanier, die sich untereinander nie lobten, musste das wie Balsam sein. Außerdem sprach ich immer von ihrem wunderbaren Land, ihrer Kultur, Geographie und Geschichte. Wenn ich so überzeugt schwärmte, wollten auch meine spanischen Freunde erfahren, woher ich komme und wie es an der Front gewesen sei. Darauf konnte ich auspacken und ihnen unsere Anbaumethoden erklären, unser System der Kantone, aber auch, was wir in der Rekrutenschule gelernt und wie wir am Jarama angegriffen hatten. Jedes Mal rührte es mich dann zutiefst, wie sie mir versprachen, sobald sie die Faschisten aus Spanien vertrieben hätten, in die Schweiz zu kommen und uns ebenfalls zu helfen. Natürlich fiel auch ich noch und noch in diese subtilen, egoistischen Rechthabereien und Überheblichkeiten, die sich immer am unbewussten Rand zwischen harmlosem Ausdruck der Freude und Spaß an der Widerrede einerseits und der verletzenden Belehrung andererseits abspielten. Einmal merkte ich, wie ungern sie die hohen Schuhe trugen. Als sie mir deren Gewicht und Steifheit vorhielten und ich das nicht gelten ließ, forderte mich einer zu einem Wettlauf auf, den ich prompt verlor. Mein Fehler war, dass nicht ich selber die Laufstrecke bestimmt hatte. Hätte ich sie durch steiniges und dorniges Gelände gewählt, dann hätten sie mir recht geben müssen. Als dann die Rekruten der 11. Brigade integriert werden sollten, verlangte ich von Heinz, dass er mich mit ihnen ziehen lasse, obwohl das die Basis nicht wollte. Ich setzte mich durch, musste aber versprechen, nach Erfüllung meiner Aufgabe wieder nach Madrigueras zurückzukommen. Dass ich wieder an die Front wollte, hatte mehrere Gründe. Ich wollte so schnell wie möglich zu den persönlichen Effekten meines Bruders kommen und dort an seiner Stelle seine Aufgabe weiterführen. Und nicht zuletzt war meine Enttäuschung gegenüber diesen sogenannten Arbeiterführern und Kaderleuten allzu groß geworden. Obwohl Ludwig Renn nicht aus der Arbeiterschaft kam, war er der menschlichste von diesen Kadern. Auf der anderen Seite führten sich Arbeiter, die an einen höheren Posten gekommen waren, plötzlich wie diese ehrgeizigen Preußen auf, die in meinen Augen dieselben Charaktereigenschaften zeigten wie Angehörige der kapitalistischen und klerikalen Herrscher- und Ausbeuterklasse. Ein weiterer Punkt, der mich bei diesen nur ideologisch und dogmatisch geschulten Kadern störte, war ihr latenter Chauvinismus, der doch diametral den Grundsätzen der echten kommunistischen Lehre entgegenstand. Wie sollten diese hohlen Rhetoriker eine echte Internationale, eine echte Solidarität der Völker herbeiführen können, wenn sie selbst das krasseste Beispiel einer nationalen, kleinbürgerlichen Moral vorlebten? Deutsche waren nur unter Deutschen, Franzosen mischten sich gar nicht mit Belgiern, die Iren wollten mit den Briten nichts zu tun haben und so weiter. Was tat unser neuer Basenkommandant, der Bulgare Andrei Bielow-Popow? Kaum war er auf dem Posten, mussten die Franzosen weg, dafür kamen die Bulgaren. Die Deutschen allerdings brachte er nicht ganz weg. Einmal glaubte man, die unerfreulichen Zustände in Albacete dadurch verbessern zu können, dass man diejenigen, die verletzt von der Front zurückkamen, in Zukunft als Ausbilder in der Base verwenden und diejenigen, die bis dahin noch nicht an der Front waren, dorthin schicken würde. Aber siehe da, wer schon immer im gesicherten Hinterland war, hatte überhaupt keine Lust, an die gefährliche Front zu gehen. Und wer sich im Hinterland von seinen Verwundungen auskuriert hatte, wollte so schnell wie möglich zu seinen Kameraden in die Schützengräben zurück. Zwischen Offizieren, Unteroffizieren, Soldaten und Rekruten herrschte ein Klassenunterschied, wie er in den bürgerlichen Armeen nicht schlimmer sein konnte. Gefordert war nur noch reine Unterordnung. Wir Offiziere hatten sogar eine eigene Küche mit besserem Essen als die Mannschaft. Und uns hatte man noch vor ein paar Wochen in Pozzo Rubio gelehrt, dass der Führer jederzeit und allerorts zuerst für das Wohl seiner Truppe zu sorgen, immer und überall mit gutem Beispiel voranzugehen und sich selbst immer bescheiden im Hintergrund zu halten habe. Wir hatten ein Einzelzimmer, unbeschränkten Ausgang und andere Privilegien, 25 Peseten Sold, während die Soldaten jetzt nur noch 7 Peseten erhielten. Ein österreichischer Freund erzählte mir, dass in Albacete einige eingesperrt seien, die wegen der 2 Küchen reklamiert hätten. Ihnen werde jetzt das Essen wie bei Schweinen durch ein Klappenloch in die Zelle geschoben. Ein Schweizer sei ebenfalls dort, ihm sei es beinahe auch so ergangen. Als er aus dem Spital nach Albacete zurückgekommen sei und ins Centro Mercantil einen Kaffee trinken gehen wollte, stand er vor einer Tür, auf der auf Spanisch nur für Offiziere stand. Darauf habe er einige Kameraden zusammengetrommelt und zu 30, 40 hätten sie dann provokativ durch die Fenster gestarrt, um die Offiziere an ihren sauber gedeckten Tischen ein bisschen zum Nachdenken zu bewegen. Das Resultat sei aber lediglich gewesen, dass der Kellner den Befehl erhalten habe, den Rollladen herunterzulassen. Ich träge des Hungers, ich träge der Sätzen, auch nicht wegen eingesetzten Verbrechen. Sie hörten, es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 97. Teil. Eine Niemandslandproduktion, 2018. Informationen zum Autor und Literaturangabe. Hans Hutter, geboren 1913 in Winterthur in der Schweiz, war Schlosser und Automechaniker. In La Chaux-de-Fonds war er Mitglied der Front Antifasciste. Ab September 1936 befand er sich in Spanien. Er kämpfte in der Centuria Telman, dann Telman-Bataillon der 11. Internationalen Brigade. Im August 1938 kehrte er in die Schweiz zurück und wurde wegen fremden Militärdienstes zu einer bedingten Haftstrafe von 6 Monaten verurteilt. Er war Inhaber einer Autowerkstatt in Winterthur, wo er 2006 gestorben ist. Die Erzählung »Instrukteur in Madrigueras« von 1996 stammt aus dem Buch »Spanien im Herzen – Ein Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg«, bearbeitet von André Herrmann, erschienen im Rotpunkt Verlag Zürich 1996. No pasarán. Pasaremos. Zu Potsdam unter den Eichen. Thank you. Potsdam unter den Eichen im hellen Mittag ein Zug. Vorn eine Trommel und hinten eine Fahn, in der Mitte einen Sarg man trug. Zu Potsdam unter den Eichen, in dem hundertjährigen Staub, da trugen Sechse einen Sarg mit Helm und Eichenlaub. Und auf dem Sarge mit männiger Rot, da stand geschrieben ein Reim, die Buchstaben sahen hässlich aus, jedem Krieger sein Heim, jedem Krieger sein Heim. Das war zum Angedenken an manchen toten Mann, geboren in der Heimat, gestorben am Schmödedamm. Gekrochen einst mit Herz und Hand dem Vaterland auf den Leim, belohnt mit dem Sarge vom Vaterland, jedem Krieger sein Heim. So zogen sie durch Potsdam für den Mann am Schmödedamm. Da kam die grüne Polizei und haute sie zusammen. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en contrabanda FM 91.4 de la FM a Barcelona, dirigit al món. Cal que siguem lluitant perquè Barcelona sigui nostra. Hundert Jahre Frauenwahlrecht. Ebenfalls erkämpft, erobert im November 1918. Politik ist eine viel zu ernste Sache, als dass man sie alten Männern überlassen sollte. Käthe Strobel hat das gesagt. Am 12.11.1918 wurde in Deutschland und in Österreich das Frauenwahlrecht eingeführt. Lange hatten die Frauen dafür gekämpft und viele Vorurteile überwinden müssen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde endlich das Wahlrecht für Frauen in Deutschland und Österreich eingeführt. Am 12. November 1918 ließ der Rat der Volksbeauftragten in einem Aufruf an das deutsche Volk mitteilen: Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften und fortan nach dem gleichen geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht aufgrund des proportionalen Wahlsystems für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen. Bei den Wahlen zur Weimarer Nationalversammlung am 19.01.1919 hatten die Frauen das erste Mal auf nationaler Ebene die Gelegenheit, von diesem Recht Gebrauch zu machen. Und sie nutzten es. 82% der wahlberechtigten Frauen gaben ihre Stimme ab. Eine Quote, von der heute nur noch geträumt werden kann. Von 300 Frauen, die sich zur Wahl stellten, wurden 37 gewählt. In der Weimarer Verfassung aus dem Jahr 1919 wurde das Wahlrecht im Artikel 22 garantiert. Am selben Tag wie in Deutschland wurde auch den österreichischen Frauen das Wahlrecht zugestanden. Die Österreicherinnen konnten es zum ersten Mal bei den Wahlen zur konstituierenden Nationalversammlung am 16.02.1919 wahrnehmen. Ihre Wahlbeteiligung war mit rund 82% ebenso hoch wie in Deutschland. Musik. Frauen tragen Hosen, Frauen fahren Autos, Frauen studieren, machen Politik und gehen wählen. Eine Selbstverständlichkeit? Von wegen. Zum Beispiel das Wahlrecht. Erst seit November 1918, also seit 100 Jahren, dürfen Frauen in Deutschland wählen gehen. Generationen von Frauen haben dafür gekämpft, Verfolgungen, Verhaftungen und harte Strafen in Kauf genommen. Olympe de Gouges zahlt für das Frauenwahlrecht sogar mit ihrem Leben. 1789 wird den männlichen Bürgern im Zuge der Französischen Revolution in Frankreich das Wählen gestattet. Frauen werden davon ausgeschlossen. Olympe de Gouges verfasst daher 1791 die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Die französische Regierung, die Frauenrechte nicht anerkennt, lehnt sie ab. 2 Jahre später wird sie dafür unter der Guillotine enthauptet. Doch die Frauenbewegung, die die politische Gleichberechtigung von Männern und Frauen fordert, wächst. Eine der deutschen Vorreiterinnen ist Luise Otto. Sie bringt 1849 die wöchentlich erscheinende Frauenzeitung heraus. Schon in der ersten Ausgabe schreibt sie: Wo sie das Volk meinen, zählen die Frauen nicht mit. Daraufhin muss Luise Otto Hausdurchsuchungen und Verhöre über sich ergehen lassen. Um die Frauenzeitung zu verbieten, wird 1850 eigens dafür das sächsische Pressegesetz geändert. Ab jetzt ist Frauen die Herausgabe von Zeitungen untersagt. Das Gesetz wird bis heute Lex Otto genannt. 1873 fordert die Schriftstellerin Hedwig Dohm das Stimmrecht für Frauen. Sie stößt damit auf heftige Kritik. Doch für Hedwig Dohm ist das Wahlrecht Voraussetzung für jede weitere emanzipatorische Entwicklung und ein Menschenrecht. Menschenrechte haben kein Geschlecht, sagt sie. Nur selten bekommt die Frauenbewegung Unterstützung seitens der Männer. Doch auf dem Gründungskongress der SPD 1875 fordert der Politiker August Bebel gegen alle Widerstände das Wahlrecht für alle Staatsangehörige. 1891 übernimmt die SPD diese Forderung als erste und einzige deutsche Partei in ihr Programm. 1888 gründet Minna Kauer den Verein Frauenwohl. Ein harmloser Name, der den Verbund als Wohltätigkeitsverein tarnen soll, denn Frauen ist es verboten, politische Vereine zu gründen. In Wahrheit steckt hinter Frauenwohl ein radikales Zentrum von Frauenrechtlerinnen. Die Frauenbewegung ist nicht mehr zu stoppen. Allerorts werden Frauenvereine gegründet. 1902 gründen die Juristin Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann den ersten deutschen Frauenstimmrechtsverein, das Sprachrohr für das Frauenwahlrecht. 1904 finden zum selben Zeitpunkt gleich 2 internationale Konferenzen zum Frauenstimmrecht in Berlin statt. Die Aktivistinnen vernetzen sich. Die Stimmrechtsbewegung nimmt nun weltweit Fahrt auf. 1906 bekommen die Finninnen als erste Europäerinnen das Wahlrecht. In Großbritannien kämpfen die Suffragetten dagegen noch auf verlorenem Posten und beginnen mit militanten Aktionen. Sie werfen Schaufenster von Kaufhäusern ein, zünden große Landsitze an und verüben Bombenanschläge auf öffentliche Gebäude. Zahlreiche Inhaftierungen sind die Folge. In den Gefängnissen treten einige Frauen in den Hungerstreik. In Deutschland setzt sich in den kommenden Jahren auch die Gewerkschafterin Paula Thiede für das Frauenwahlrecht ein. Arbeiterinnen als auch bürgerliche Frauen ziehen nun an einem Strang. Die Frauenbewegung ist zur Massenbewegung angewachsen. Der Kriegsausbruch 1914 verändert die Situation grundlegend. Der Erste Weltkrieg zerbombt fast vollständig die internationalen Beziehungen der deutschen Frauenbewegung. Trotzdem organisiert Clara Zetkin 1915 eine internationale sozialistische Frauenkonferenz in Bern. Sie wird daraufhin als Landesverräterin verfolgt. 1916 schließlich reicht der Deutsche Reichsverband für Frauenstimmrecht unter dem Vorsitz von Marie Stritt das Wahlrecht erstmals beim Reichsparlament und allen Länderparlamenten ein. Die Vorurteile sind noch immer groß. So wird Frauen etwa verminderte Intelligenz und durch ihre Gebärfähigkeit eine natürliche Bestimmung für den privaten, politikfernen Bereich zugeschrieben. Nach Kriegsende 1918 verändert sich die deutsche Welt. Der Kaiser wird aus dem Amt gefegt und mit ihm alte Zöpfe. Arbeiter- und Soldatenräte entstehen und der Rat der Volksbeauftragten beschließt, den Frauen endlich das Wahlrecht zu gewähren. Kurz darauf, im Januar 1919, können Frauen zum ersten Mal in Deutschland reichsweit wählen und gewählt werden. Jede Partei, selbst die, die das Frauenwahlrecht zuvor vehement abgelehnt hat, kämpft nun um die Stimmen der Bürgerinnen. Die Wahlbeteiligung der Frauen beträgt 82%. Endlich haben sie politische Mitbestimmung. Als erste Frau in einem deutschen Parlament spricht Marie Juchacz, seit 1905 aktive Sozialdemokratin. Ich möchte hier feststellen, dass wir deutschen Frauen dieser Regierung nicht etwa in dem althergebrachten Sinne dankschuldig sind. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit. Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist. Doch selbst heute, 100 Jahre später, kann von Gleichberechtigung keine Rede sein. Frauen sind noch immer massiver Gewalt ausgesetzt, stoßen immer noch an eine gläserne Decke. Sie sind in Führungspositionen nach wie vor unterrepräsentiert und verdienen in Deutschland für die gleiche Arbeit 21% weniger als Männer. Stolz bist, wenn du weinst und dich trotzdem an mich lehnst, will ich dich. Weil mir warm wird, wenn du lachst und den Herbst zum Sommer machst, will ich dich. Weil so ein bisschen Glück für dich noch lang nicht reicht, weil du bei mir bleibst, wenn der beste Freund sich schleicht. Weil du ein Herz hast wie ein Bergwerk, weil du ein Wahnsinn bist für mich, steh ich auf dich. Weil ich mit dir alt werden kann, weil wir ewig Kinder sind, brauch ich dich. Weil du das Brennen in mir fühlst und mich nie besitzen willst, brauch ich dich. Weil du den Grund, warum du bei mir bist, nicht mehr weißt. Weil du an mir einfach Narben gefressen hast. Weil ich nur bei dir daheim bin, weil du ein Wahnsinn bist für mich, steh ich auf dich. The radio is a cinema in your head, so listen to it. Listen to Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda Barcelona. Live for your style, you are what you hear. Mittlerweile 2:10 am Nachmittag hier im Zentrum von Barcelona, hier an der Plaza Real. Kontrabanda FM sendet im Moment Niemandsland, eine Sendung in deutscher Sprache auf 91.4 FM. Leicht diesiger Tag, bewölkter Himmel, aber relativ warm. Die Tagestemperaturen liegen so um die 18, 19 Grad. Es soll wieder regnen. Die Wettervorhersage hat das angekündigt. Mal gucken, wann's losgeht. Ich hatte zu Eingangs ein Zitat vorgetragen von Frau Marie von Ebner-Eschenbach. Die nannte man auch die wissbegierige Gräfin. Die hatte gesagt, ich wiederhole es nochmal, weil es so gut ist, der Klügere gibt nach. Eine traurige Wahrheit, sie begründet die Weltherrschaft der Dummheit. Marie von Ebner-Eschenbach war eine geborene Frelin Dubski, österreichische Schriftstellerin. Sie wurde am 13.09.1830 auf Schloss Zildewitz geboren und starb am 12.03.1916 in Wien. Heutzutage vor allem durch Dutzende treffsichere Aphorismen bekannt, war Marie von Ebner-Eschenbach zu Lebzeiten eine der gefeiertsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen und wurde mit zahlreichen Preisen geehrt. Ihre ab den 1860er Jahren startende literarische Karriere brauchte etwas Zeit, um in Fahrt zu kommen, denn sie versuchte es zunächst mit Dramen wie Maria Stuart in Schottland. Das schrieb sie 1816, die jedoch auf wenig Anklang stießen. Anders ihre Erzählungen, Boccena von 1876, die Geschichte über eine Magd, wurde ihr erster größerer Erfolg. Und die in den Dorf- und Schlossgeschichten 1883 enthaltene Novelle Krambamboli. Über einen Treuekonflikt war Generationen von Kindern als Schullektüre vertraut. Die in Mähren aufgewachsene Frelin Dubski konnte so einiges, was für Aristokratinnen ihrer Zeit nicht unbedingt üblich war. Sie konnte so einiges, was nicht unbedingt üblich war. Sie konnte schießen zum Beispiel. Auch mit ihrem ungeheuren Drang nach Bildung sprengte sie die Grenzen der Konventionen adliger Erziehung. Mit 18 heiratete sie ihren 15 Jahre älteren Cousin Moritz von Ebner-Eschenbach. Der lebte wiederum von 1815 bis 1898, der ihren Bildungswunsch im Gegensatz zu ihrem Vater unterstützte. Mit viel Ironie, aber auch Empathie und Humor übte Ebner-Eschenbach, die sich unter anderem für die Frauenrechte und gegen Antisemitismus einsetzte, Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen. Läden runter, alles dicht, Die Ampel schläft bei Neonlicht und keiner, der dich fragt, wo drückt der Schuh? Nur ein halber Mond und du. Was machst du nun in dieser Stadt, die keine Antwort für dich hat? Die Bahnhofsuhr ermahnt dich leis, deine Sehnsucht tropft aufs Gleis und dich ein schwacher Trost lächelt dir zu. Nur ein halber Mond und du im Niemandsland. Den Kopf im Sand und du mit diesem bleiernen Gewicht. Und du auf dem dünnsten Ast und du wie ein ungebetener Gast in diesem faden Halbmondlicht. Was machst du nun in dieser Stadt, wo sie ihr Wort gebrochen hat? Bleibst du oder ziehst du aus? Ein Klingelschild macht kein Zuhaus und keine Seelenruhe deckt dich zu. Nur ein halber Mond, nur ein halber Mond, nur ein halber Mond. Mit diesem bleiernen Gewicht und du auf dem dünnsten Ast und du wie ein ungebetener Gast in diesem faden Halbmondlicht. Was machst du nun in diesem Stand? Es ist Montag, der 12. November 2018. Es ist ein paar Minuten vor 14 Uhr und hier beginnt der Katastrophenblock im Niemandsland. Eine Meldung aus Kerpen. Die Polizei hat erneut zwei von Aktivisten besetzte Häuser am Braunkohletagebau Hambach geräumt. Die Beamten hätten die Besetzer am Donnerstag vergangener Woche zunächst per Lautsprecherdurchsage aufgefordert, die Gebäude im Kerpener Ortsteil Mannheim in Nordrhein-Westfalen freiwillig zu verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Als die Braunkohlegegner das nicht taten, hätten Polizisten die knapp 10 Personen aus den Häusern geholt. Eine sei aus Protest auf ein Dach geklettert. Das Dorf Mannheim soll dem Tagebau weichen. Das heißt, das Dorf soll zerstört werden. Die besetzten Gebäude gehören dem Energiekonzern RWE. Ende Oktober hatte die Polizei bereits 13 Häuser geräumt. Berlin. Berliner Antifaschisten gedenken Shoah-Opfern. Die Organisation einer für den vergangenen Freitag in Berlin abgehaltenen Kundgebung zur Erinnerung an die Opfer der Shoah, des Holocaust, haben an ihren Plänen festgehalten, auch wenn ein ebenfalls angekündigter rechter Aufmarsch von der Innenverwaltung untersagt worden ist. Sie würden erst Entwarnung geben, wenn das Verbot vor Gericht Bestand hat, erklärte David Kiefer, Sprecher des Berliner Bündnisses gegen Rechts, am Donnerstag in einer Mitteilung. Innensenator Andreas Geisel von der SPD hatte die geplante rechte Demonstration verboten, wie es laut dpa in einem am vergangenen Mittwoch veröffentlichten Schreiben an ihre Veranstalter heißt. Eine Meldung aus San Francisco. Mit großer Mehrheit haben Wahlberechtigte von San Francisco für die Einführung einer sogenannten Obdachlosensteuer für die reichsten Unternehmen gestimmt. Bei einem gleichzeitig mit der Kongresswahl am Dienstag abgehaltenen Referendum votierten 60% der Wähler für die als Proposition C bekannte Maßnahme, wie die Behörden am Mittwoch Ortszeit bekannt gaben. Der Plan sieht vor, dass Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen US-Dollar, 53 Millionen Euro wären das, eine Abgabe für Obdachlose leisten, die diesen dann natürlich zugute käme. Madrid. Die spanische Polizei hat nach eigenen Angaben ein Attentat auf Ministerpräsident Pedro Sánchez vereitelt. Vor 3 Wochen habe man einen Mann festgenommen, der einen Mordanschlag auf den sozialistischen Politiker geplant habe. Das teilte die katalanische Polizei Mossos d'Esquadra am Donnerstag in Barcelona mit. Der Festgenommene habe sich nach bisherigen Erkenntnissen für die Pläne der sozialistischen Regierung rächen wollen, die in einem riesigen Mausoleum nordwestlich von Madrid liegenden Überreste des früheren faschistischen Diktators Francisco Franco umzubetten. Über den Täter ist bisher Folgendes bekannt. Er ist 63 Jahre alt und stammt aus dem katalanischen Terrassa, hier um die Ecke, von wo wir senden. Er sei ein erfahrener Schütze, besitze einen Waffenschein und habe bei einem privaten Sicherheitsdienst gearbeitet, hieß es. In seinem Haus habe der Mann 16 Schusswaffen gehabt. Achtung, was man in Deutschland so einen Waffennarren nennt. Darunter Präzisionsgewehre und auch ein Sturmgewehr. Nach Medienberichten soll der Mann seine Anschlagspläne unter anderem in sozialen Netzwerken angekündigt haben. Blöd ist er also auch noch. Der nicht vorbestrafte Verdächtige sei bereits dem Richter vorgeführt worden und sitze nun in Terrassa, rund 30 Kilometer nordwestlich der katalanischen Hauptstadt Barcelonas, in Untersuchungshaft. Das teilte eine Sprecherin der Justiz in Katalonien der deutschen Presseagentur mit. Wir haben gesagt, blöd ist er auch noch, aber wir sagen, Gott sei Dank ist er auch noch blöd und verbreitet das schön im Twitter, wo Polizei und alle das mitlesen, Tag und Nacht. Das ist toll. Wir gratulieren. Berlin, die Renten sollen steigen. Das heißt, hier gibt es eine tolle Nachricht für alle Rentner. Die gesetzlichen Renten in der Bundesrepublik Deutschland steigen im Juli kommenden Jahres voraussichtlich um mehr als 3%. Die Vorstandsvorsitzende der Rentenversicherung, Annelie Buntenbach, bestätigte am Mittwoch in Würzburg entsprechende Informationen vom Beginn der Woche. Demnach steigen die Bezüge der Rentner im Westen voraussichtlich um 3,18%, im Osten um 3,91%. Die auch maßgebliche Lohnentwicklung dieses Jahres stehe aber noch nicht fest, weswegen Buntenbach zugleich vorsichtiger einen Korridor für die Erhöhung angab. Im Westen 2019 um 3-3,5%, im Osten noch um 0,7% mehr. Berlin, die Linke, Ultimatum wegen Wagenknecht, ist die Schlagzeile. Der Bundestagsabgeordnete Thomas Nord droht mit seinem Austritt aus der Fraktion Die Linke, falls sich deren Co-Vorsitzende Sarah Wagenknecht inhaltlich durchsetzt bzw. ihre Alleingänge mehrheitlich toleriert werden. Nach Berichten mehrerer Medien, unter anderem von Spiegel Online, gab Nord in der internen Fraktionssitzung am Dienstag eine persönliche Erklärung ab. Er wolle bis zur Klausur im Januar entscheiden, ob er die Fraktion verlasse. Ausgangspunkt war der Streit um die Unteilbar-Demonstration gegen Rassismus und Rechtsruck Mitte Oktober in Berlin. Wagenknecht hatte kurz vor dem Protest Vorbehalte gegen den Aufruftext geäußert. Musik. Wagenknecht hat eine Äußerung gemacht, die ihr sehr viele Leute, sehr viele xenophile Leute als AfD-Nähe auslegten. Sie hat einfach nur gesagt, die Grenzen zu öffnen und zu sagen, dass alle Menschen kommen sollen, ist unrealistisch und politisch unverantwortlich. Es würden nämlich so ungefähr 20, 30, 40 Millionen kommen. Das ist die Realität. Und das hatte sie einfach geäußert. Und deshalb hat sie sich von einem Text der Demoaufrufer distanziert. München Staatsanwaltschaft ermittelt gegen BlackRock. Über die müssen wir nachher noch ein bisschen mehr sagen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen BlackRock Deutschland, nicht gegen Aufsichtsratschef Friedrich Merz. Um den geht's nämlich. Einen Tag nach der Durchsuchung des Firmensitzes des Vermögensverwalters teilte die Kölner Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit, gegen Merz liegen keine Verdachtsmomente für die Begehung einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit vor. Aha. Warum sie ermittelt, teilte die Behörde nicht direkt mit. Laut BlackRock geht es um Cum-Ex-Transaktionen im Zeitraum 2007 bis 2011. Cum-Ex-Transaktionen, hatten wir hier schon erwähnt, kurz im Niemandsland, ist ein gewaltiger legaler Steuerklau, der in die Milliarden geht. Hören wir einmal, was die offiziellen Nachrichten in der ARD vom heutigen 12. November zu sagen haben. ARD Tagesschau in 100 Sekunden. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Haldenwang soll neuer Verfassungsschutzchef werden. Wie Bundesinnenminister Seehofer in einer Mitteilung erklärte, will er dem Kabinett den bisherigen Vizepräsidenten als Nachfolger von Maaßen vorschlagen. Haldenwang hatte bereits vorläufig die Leitung der Behörde übernommen. Seehofer offenbar vor Rücktritt als CSU-Vorsitzender. Er kündigte an, sich im Laufe der Woche zu seiner Zukunft zu äußern. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks soll ein Sonderparteitag Anfang 2019 einen neuen CSU-Chef wählen. Weiteren Medienberichten zufolge will Seehofer zu einem späteren Zeitpunkt auch als Bundesinnenminister zurücktreten. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen in Westafrika. Zum Auftakt ihres Besuchs sagte sie der Regierung in Niger weitere Unterstützung zu. Anschließend reiste sie weiter nach Mali, wo Deutschland ab heute das Kommando über die EU-Ausbildungsmission übernimmt. Kritik an AfD wegen möglicherweise illegaler Parteispende. Grüne und SPD forderten umgehende Aufklärung über eine Großspende aus der Schweiz. Laut NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung soll eine Schweizer Pharmafirma vor der Bundestagswahl insgesamt rund 130.000 Euro an den Kreisverband von Fraktionschefin Weidel gezahlt haben. Weitere Tote bei Waldbränden in Kalifornien. Wie die Polizei mitteilte, starben in dem US-Bundesstaat insgesamt mindestens 31 Menschen. Mehr als 220 werden noch vermisst. Die Feuer waren vor mehreren Tagen ausgebrochen. Tausende Wohnhäuser wurden zerstört. Das Wetter im Nordwesten, viele Wolken und zeitweise Regen, sonst freundlich. Im Süden neben ein paar Nebelfeldern durchweg sonnig. Höchstwerte 9 bis 20 Grad. Moskau. Auf dem Roten Platz in Moskau hatte am Mittwoch die traditionelle Armeeparade zum 7. November, diesmal dem 101. Jahrestag der Oktoberrevolution, stattgefunden. Mit dem Vorbeimarsch erinnerte die russische Führung formell jedoch nicht an die 1917 von Lenin und den Bolschewiki geführte Erhebung, sondern an die Parade vom 7. November 1941. Die damals durch Moskau marschierenden Soldaten waren direkt weiter an die Front gezogen, um sich den Truppen Nazi-Deutschlands entgegenzustellen, die am 22. Juni 1941 in die Sowjetunion eingefallen waren. bauen wir zur Abwechslung den Barcelona-Nachrichtenblock einmal mitten in den Katastrophenblock hinein. Also, die Barcelona-Nachrichten im Niemandsland vom heutigen Montag, dem 12. November 2018. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Noticias de Barcelona a Niemandsland. Das erste Thema heißt Reibach und Abzocke und auf die Fressen hauen. Zu Beginn vergangener Woche begann die Polizei, Guardia Civil, energisch gegen die Schwarzmarktverkäufer von FC Barcelona Eintrittskarten für die Spiele im Camp Nou vorzugehen. Der Club schätzt die Betrugssumme auf 1,5 Millionen Euro. Auch das Wiederaufleben der gewalttätigen und kriminellen Boixos Nois, Hooligans des FC Barça, hat die Polizei ins Visier genommen. Schon vor 2 Wochen vor dem Spiel gegen Real Madrid waren die gewalttätigen Boixos Nois vor dem Camp Nou aufgetreten und hatten Real Madrid-Fans provoziert. Letzte Woche dann fuhr eine größere Gruppe dieser Stänkerer-Truppe nach Vallecas, nach Madrid, zum Ligaspiel Barças gegen Rayo Vallecano. Es gab Schlägereien mit den Bucaneros, den Rayo-Fans. Die Vereinsführung des FC Barça hat sich von den Boixos Nois distanziert. Noch einmal das leidige Thema Narcopisos. Gestern Abend gab es ja hier auf der Sexta, dem Fernsehkanal, der ein bisschen progressiver ist als alle anderen, ein Interview mit Ada Colau. Und da ging es unter anderem auch um die Sicherheitslage hier in Barcelona, um die sozialen Verbesserungen und so weiter und so weiter. Nach der Großrazzia der Polizei in zahlreichen Narcopisos, das heißt Drogenwohnungen, am vergangenen 29. Oktober, veröffentlicht die Polizei nach und nach Einzelheiten über die dominikanische Drogenmafia in der Stadt. Es handelt sich offenbar um eine Organisation, die von 4 Drogenbossen gelenkt wird, den sogenannten Irascibles. Ihre Methode zur Kontrolle der Narcopisos vor etwa einem Jahr war die nackte Gewalt. Vor etwa einem Jahr hatte sich diese Bande, also die Drogenpisos, die Drogenwohnungen, systematisch gekrallt, und zwar mit wirklich sehr brutalen Gewaltakten. Es handelt sich bei den Irascibles um aus den USA abgeschobenen Berufskriminellen, für die Spanien offenbar ein attraktives Einwanderungsziel darstellt und Barcelona wohl den Ruf hat, ein sehr tolerantes Klima für Elemente wie sie zu bieten hat. Fotos einiger Drogenbosse gingen die letzten Tage hier durch die Presse, wie das eines Glatzkopfes namens Belleza. Schönheit, Spitzname bzw. Aliasname. Auch hat El Periódico de Barcelona einen Stadtplan der zum Teil schon geräumten Narcopisos veröffentlicht. Die meisten liegen im Dreieck Ronda San Antonio, Paralel und Ramblas. Thema Gesundheitszustand der Barcelonines, der Barcelonesen. Geschlechtskrankheiten, leider Syphilis und Gonorren, das heißt Tripper, sind in Barcelona nach Angaben der ASPE, das ist die Agencia de Salud Pública del Ayuntamiento de Barcelona, auf dem Vormarsch. 9,9% Zunahme an Fällen dieser Krankheiten wurde 2017 registriert, bei Syphilis zum Beispiel. Achtung, 31% beim Tripper. Nach Angaben von Frau Chema Tarafa, der Beauftragten von Salud Pública, seien davon hauptsächlich homosexuelle Männer betroffen. Weitere Zahlen zum Gesundheitszustand in Barcelona. Die Zahlen stammen ausschließlich von 2017, weil man da eben über ausreichend Material verfügt. 352 neue AIDS-Fälle. 12 Abtreibungen pro 1000 Frauen zwischen 15 und 19 Jahren. 70% aller Barcelonines, Barcelonesen sind in den Nachtstunden einem akustischen Geräuschlärmpegel ausgesetzt, der weit über dem von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlenen Niveau liegt. Also, Krach und Lärm all überall. 16,5 Tuberkulosefälle auf 100.000 Einwohner. Dann das doch ziemlich umstrittene Thema Bicing. Die sogenannte zweite Generation von Bicing des öffentlichen Fahrradverleihs Barcelonas soll im Januar in den Straßen ankommen. Noch mehr Fahrräder von Bicing 2.0 sollen zur Verfügung stehen. 7.000 davon elektrisch. Außerdem sollen mehr Abholstationen installiert werden, statt 450 nun 520. Und die Jahreskarte soll 50 und 61 Euro betragen. Dann gab es hier im Zentrum von Barcelona eine Demo, die war am vorgestrigen Samstag, die habe ich besucht und da hören wir mal rein. Ich habe da so eine kleine Reportage gebastelt, alles ganz spontan. Ich ging eigentlich zum Park, um mich da umzusehen und zwar mit einem Freund mich zu treffen, aber ich stieß auf eine sehr harte Polizeikette, die ich in dem Maße zumindest die letzten Jahre hier in Barcelona noch nicht erlebt habe. Gut, das ist also eine Demo vom 10. November 2018 im Zentrum von Barcelona. Worum es da geht, werden wir sofort erfahren. Es ist Samstag, der 10. November 2018. Es ist kurz nach 12:30 am Mittag und wir sehen hier ein gewaltiges Polizeiaufgebot. Die Stadt ist abgesperrt. Eine Polizeikette steht hier und überwacht eine Demonstration. Wir sehen hier eine Menschenmenge von jungen Leuten. Leute, die protestieren gegen eine Polizeidemonstration von rechten, faschistoiden Polizisten. Ich werde mich mal umhören, vielleicht ist jemand bereit, mir irgendwas zu sagen. Una pregunta, ¿de qué va la manifesta? Es para una radio. Que hay una manifestación de policías, ¿sí?, que viene aquí en contra de Cataluña y tal, por el otro lado, y estos somos los de aquí. Vale, eine Demo von Polizisten, die ich gerade gesagt habe. Im otro lado son los policías. Der Mann, den ich gerade interviewe, der sagt, auf der anderen Seite der Polizeiabsperrung sind die Polizisten. Und hier sind die Leute aus Barcelona und demonstrieren dagegen. Er hat auch gesagt, die Demo der Polizei wäre en contra de Catalunya, gegen Katalonien. Hola, ¿de qué va la manifestación? Es para una radio libre aquí en Barcelona. ¿Esta? Me parece que es antifascista. Vale, es una antifascista contra quién. ¿Quién está ahí? Porque... Contra los fascistas, que en teoría tienen que venir. ¿Y cómo se llaman los fascistas? Bueno, ¿qué es? ¿Un sindicato policial? A ver, hay un sindicato policial que cobra de Madrid. Diese Frau, die erzählt, es geht gegen die Faschisten. Aber wer oder was dahinter steckt, das sagt sie erst nach Nachfragen von mir. Les paga el ayuntamiento, les paga la Generalitat. Deberían de ir a Madrid, que es donde les pagan. Pero en realidad lo que vienen es hacer, porque ya lo dijeron, un homenaje a los policías que pegaron a la gente el día 1 de octubre del año pasado cuando fuimos a votar. Pero esto ya hace un par de semanas ya estaban, sí, aquí los mismos, en la Vía Layetana, van, ¿no? Van repitiendo. Sí, parece que es para provocar. Vale. ¿Y de qué radio sois? Contrabanda FM, aquí en Barcelona, Plaza Real, una radio libre independiente. Vale, pues eso, pues vienen a eso, son... Normalmente son fascistas, muchos van con símbolos fascistas, con cruces gamadas. Y bueno, las manifestaciones fascistas pensamos que no deberían de estar permitidas y que el fascismo, si le vamos dejando espacio, al final puede acabar invadiendo. Es muy peligroso el fascismo, ya pasó en Alemania y hay que poner freno al fascismo, limitar el fascismo. Voy a traducirlo un momento para los oyentes en Alemania. Es geht hier eine Demo gegen den Faschismus. Es gibt hier ein faschistisches Polizeisyndikat, die nach Barcelona kommen, um die Leute zu provozieren. Normalerweise würden sie ihr Gehalt in Madrid beziehen, aber sie kommen hierher und vermischen ihre Gehaltsforderungen mit einem eigentlich Angriff und Provokation gegen die Leute hier in Barcelona. Mi última pregunta, ¿esta bandera qué representa? Esta bandera es no rendición, pero no es pacífica, no es una no rendición. Ich frage die Frau jetzt nach der Fahne. Sie erklärt mir, das wäre das Santa Eulalia-Kreuz, das ist die Fahne der No Rendición, das heißt der Nicht-Übergabe. Es ist ein weißes X auf schwarzem Grund plus einem kleinen Sternchen. Die Legende sagt, dass die Kämpfer von 1714 diese Fahne hatten. Antiguamente la bandera negra cuando entraron el 1714 los Felipe V para ocupar Cataluña, que destrozó un tercio de Cataluña, las ciudades, los pueblos o ciudades que tenían esta bandera ya no entraban porque sabían que la lucha era muerte. De todas maneras, esta bandera era la bandera negra, que es una bandera de no rendición. Está modificada con la estrella de la libertad. Queremos ser libres de fascismo total y reivindicamos la República Catalana. Es ist also eine Independentista-Fahne. Sie sagt, die wurde modifiziert, die historische Fahne mit einem weißen Sternchen, das die Forderung nach einem separatistischen, unabhängigen Katalonien, einer Republik beinhaltet. Pero esto no importa. Es una bandera de no rendición pacífica. Pues moltes gràcies. Muchísimas gracias. Gracias a tu. Venga, sort. Suerte. Gracias por transmetre. Sí, lo voy a traducir ahora al alemán y para mis oyentes que me oyen en Alemania. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga. Die zwei Damen haben mir gerade erklärt, dass diese Fahne, nach der ich gefragt habe, eine Fahne ist, die heißt, wir werden uns nicht ergeben, no rendición. Und diese Fahne ist schwarz, hat ein X-artiges Kreuz in der Mitte und einen weißen Stern, linker Hand, und repräsentiert sozusagen die ungebrochene Widerstandskraft des katalanischen Widerstands von 1714. Das ist die Idee. Gut, der Hubschrauber hier über uns, die Leute bewegen sich jetzt von der Polizeikette weg. Ich weiß jetzt nicht, wo es hingeht. Alles geht in Richtung Nordbahnhof und ich werde mal weiter gucken, was hier so passiert. Ich schaue mich und höre mich um. Hola, una pregunta. ¿A dónde se mueve ahora la manifestación? No se sabe. ¿Se sabe algo? Vale, gracias. Niemand weiß, wohin die Demo jetzt gehen soll. Die Polizei kommt jetzt auf uns zu mit eigentlich schon bedrohlichen Schlagstöcken in der Hand. Das muss man auch sagen. Hier ist ein Transparent. Das heißt, raus mit den Besatzungskräften. Fora les forces d'occupation heißt es hier auf dem Transparent. Ein anderes Transparent sagt, Policía Nacional und Guardia Civil sind Folterer. Policía Nacional y Guardia Civil son torturadores. Ni oblit ni perdón. Kein Vergessen und kein Pardon. Und wir sind also hier im Zentrum des Geschehens, direkt hier am Triumphbogen, zwischen Triumphbogen und der Estación del Norte. Ich stehe jetzt vor einem Mann, der hält spontan eine Art Rede. Mehrere Leute filmen da, spontan mit ihren Handykameras. Und er sagt also, die spanische Polizei sind Faschisten, das sagt er wörtlich. Sie kommen, um uns zu foltern und zu quälen. Sie sind Besatzungstruppen und wir sind hier, um dagegen zu protestieren, auf friedliche Art, ihre Anwesenheit zu verhindern. Sie haben also wirklich, wie ich sagen muss, ein sehr klar und doch sehr knallhart einfach gestricktes Schema. Spanische Polizei, Faschismus. Wir sind ein besetztes Land. Man hat uns 1714 ein Drittel des Territoriums zerstört und uns besetzt. Und jetzt ist der Moment, wo wir uns befreien müssen. Und diese Fahne mit dem Santa Eulalia-Kreuz, das ist die Schutzpatronin von Barcelona, symbolisiert den Widerstand bis zum Ende. Das hatte mir diese Frau gesagt. Estamos en la esquina Roger de Flor, que nos dará acceso al parque. Voy a preguntar si se puede pasar, señora, o no. ¿Y esto a raíz de qué? Una manifestación. ¿De qué? ¿De quién? Dos manifestaciones que no se pueden encontrar. Vale, pero entonces, ¿por dónde vamos? Dos calles más hacia allá. Dos calles más allá. Esto nos facilita el camino tremendamente. Gracias. Pues, gut, wir dürfen hier nicht durch. Ich habe gerade mit Polizisten gesprochen, die haben mich nicht durchgelassen. Ich habe da meinen Presseausweis gezeigt. Sie haben dagegen ihre Pokerface mir hingehalten und haben mir ganz klar gemacht, es geht nicht. Ich darf da nicht durch. Das heißt, wir mussten riesige Umwege zurücklegen, um unseren Weg aufnehmen zu können in Richtung Park oder wo man auch hin wollte. Das war also am vergangenen Samstag, dem 10. November 2018, hier im Zentrum von Barcelona. Zwischen, sagen wir mal, 10 Uhr morgens und 16 Uhr nachmittags gab es da ein Riesen hin und her mit diesen 2 bzw. 3 Demos. Ich erkläre nochmal kurz, worum es ging. Jusupol ist eine sogenannte Polizeigewerkschaft. Die wurde von sehr rechten Polizisten, Guardia Civiles und Nationalpolizisten, gegründet. Die offiziellen Polizeigewerkschaften haben sich von diesen Leuten schon mehrmals distanziert. Und diese beiden Demos gingen hier durch die Innenstadt. Und zwar die Demo der CDRs. Das sind die Comités de la Defensa de la República. Das sind knallharte, separatistische Aktivisten. Knallhart meine ich jetzt hier, dass die in ihrem Streben absolut radikal sind. Diese beiden Demos hätten aufeinanderprallen können, wie schon vor 14 Tagen. Am 29. Oktober war das. Und das hat man nun durch dieses riesige Polizeiaufgebot zu verhindern gewusst. Dazwischen gab es noch eine Umweltschutzdemo im Park. Und das war das Panorama am vergangenen Samstag von 10 Uhr in der Früh bis zum Nachmittag, wie gesagt. Der ganze Paseo Companys war also ringsherum hermetisch, ich muss das wirklich sagen, hermetisch abgeriegelt, um etwa 1.000 bis 1.500 spanientreue Demonstranten des sogenannten Polizeisyndikats Jusupol nicht mit den ca. 300-400 Mitgliedern der CDRs, das sind die Separatisten, zusammenprallen zu lassen. Es wurde ordentlich Krach gemacht, es flogen Kracher, ein paar Böller, es wurden jede Menge Fahnen geschwenkt, aber ansonsten blieb es auch, natürlich wegen des massiven Polizeiaufgebotes, doch sehr friedlich, wie ich feststellen konnte. Und die letzte Meldung im heutigen Barcelona-Nachrichtenblock ist eine Meldung zum Thema Sprühdosenindustrie und Graffiti-Kultur. Verspätungen von Nahverkehrszügen und Mittel- und Fernverkehrszügen. Waggons, die aus dem Verkehr gezogen werden müssen, das sind die 2 wichtigsten Folgen, die nach Angaben der Bahngesellschaft Renfe von den Sprühgraffitis und den Sprayern im Zugverkehr verursacht werden. 25% mehr Graffitis, das heißt vollgesprühte Züge, deren Fenster und Türen mit den Farbschmierereien zugekleistert werden, sind zu verzeichnen. 2 Millionen Bahnbenutzer sind davon betroffen. Die Kosten, um die Farbe von den Zugwaggons zu entfernen, sind in diesem Jahr um über 20% gestiegen und belaufen sich mittlerweile auf über 10 Millionen. Es gibt aber noch mehr Probleme. Die Chemikalien, mit denen diese Farben entfernt werden, sind hochgiftig, werden aber zum Teil von Personal entfernt, die über keine Schutzmasken verfügen, sind also auch ein großes Gesundheitsrisiko, sowohl für die Putzkolonnen als auch für die Passagiere, die nachher in den Waggons sitzen und diese chemischen Gifte einatmen. Die wenigen Sympathien, die die Sprayer bisher vielleicht hatten, sind nun wohl endgültig davongeschwommen, nachdem Gruppen von Sprayern in letzter Zeit sehr aggressiv gegen Passagiere und auch Bahnpersonal aufgetreten sind. Es gab in Barcelona Fälle, wo Zugführer von Sprayern in die Kabinen eingesperrt wurden. Man hat die also reingestoßen, hat die Kabine von außen verbarrikadiert und hat dann innen auch in den Zügen alles vollgeschmiert. Reinigungspersonal ist schon mit Steinen beworfen worden. Die Sprayer nennen ihre Krakel, die sie dahin malen, Getting-Ups. In den 70er Jahren sind die in Philadelphia und New York als Sprayart entstanden. Und die sind natürlich jetzt im Zeitalter von WhatsApp und Instagram und diesen ganzen sozialen Netzwerken, wo man in Sekundenschnelle Fotos und kleine Filme hochladen kann, das Mittel, mit dem sich Sprühfreaks in Szene setzen können vor ihren Freunden und Bekannten. Die machen dann also Selfies, filmen sich und haben da eine Art super coole Individualistenparty in den Netzwerken und können dem Netzpublikum das präsentieren als cool und toll. Und das ist auch einer der Gründe, wie Experten sagen, aus dem diese Spray-Attacken auf öffentliche Gebäude und Nahverkehrszüge und Busse und was sie alles so kriegen können, derart zugenommen haben. Eine Meldung. Es gibt noch viele Dinge, die man jetzt erklären könnte und erzählen könnte hier im Niemandsland. Ich beende hiermit den Barcelona-Nachrichtenblock. Eine Sache, die auf die Menschen zukommen könnte, wäre ein Herr Friedrich Merz. Das ist ein CDU-Mann und der gehört zum Kreis der Anwärter auf den Kanzlerposten, sobald Frau Merkel zurückgetreten bzw. sich nicht mehr zur Wahl stellen wird. Friedrich Merz hat in der Finanzindustrie Millionen verdient. Toller Typ. Das könnte nun aber bei ihm zu einem Problem werden, weil das gefällt nicht allen Leuten. Nicht alle Leute sind so dumm, dass sie sagen, so einen Typ brauchen wir als Kanzler. Vor knapp 3 Jahren beschloss BlackRock-Chef Larry Fink, das ist einer der reichsten Männer der Welt, dass etwas geschehen müsse, um sein Unternehmen, den größten Vermögensverwalter der Welt, noch größer zu machen. Ausgerechnet im reichen Deutschland nämlich kam seine Geldmaschine, die in allen Winkeln der Erde so verlässlich Vermögen aufsaugt und mehr als 6 Billionen Dollar verwaltet, nicht so recht auf Touren. Man müsse BlackRock den Deutschen bekannter machen, den Zugang zu Politik und Unternehmen verbessern, kurz einen Türöffner und Deutschlandversteher engagieren. Diese gewaltige Krake hatte also ihr Bein noch nicht so ganz hier im deutschen Markt. Bring mir keinen Investmentbanker, soll Fink gesagt haben, wohl wissend, dass das Image dieser Burschen hier in Deutschland bzw. in vielen Ländern Europas von Misstrauen geprägt ist. Fink wollte einen Repräsentanten, der in deutschen Konzernen ebenso hohes Ansehen genießt wie in der Politik. Einen, der das Image von BlackRock aufpolieren und das freundliche Gesicht des Wall Street-Riesen in Deutschland sein könnte. Finks deutsche Kollegen brachten ihm Friedrich Merz. Jawohl. Politisches Schwergewicht im Dauer-Sabbatical. Projektionsfläche für die Sehnsüchte deutscher Manager und Mittelständler. Der Mann vertritt unsere Interessen, sagen die deutschen Manager. Wer könnte besser den Graben zwischen den deutschen Kapitalismus-Skeptikern und dem Inbegriff angelsächsischer, raffgieriger Finanzkultur überwinden als der Vorsitzende der Atlantikbrücke? Doch jetzt ist Merz dem Amerikaner wieder ein bisschen abhanden gekommen. Der Mann aus dem Sauerland hat den Mann aus Manhattan sitzen lassen, um CDU-Parteichef und vielleicht sogar, Achtung, Bundeskanzler zu werden. Der Bruch ist symptomatisch dafür, wie Merz in seinen Jahren abseits der Politik agiert hat. Eher sprunghaft. Im Spiegel von letzter Woche ist nun ein sehr, sehr langer Bericht über die Machenschaften, die Karriere dieses Friedrich Merz, wie er seine Millionen bekommen hat als Spekulant und als Agent von noch größeren Spekulanten. Merz bekleidet derzeit 5 Aufsichtsratsposten, hat in vielen Beiräten gesessen und für eine renommierte internationale Anwaltskanzlei gearbeitet, bei großen und kleinen Deals mitgewirkt und Millionen Dollar in die eigenen Taschen fließen lassen. Und doch hat er sich auf die sogenannte freie Wirtschaft nie mit Haut und Haaren eingelassen, schreibt der Spiegel. Sein Risiko hat er stets abgesichert. Er hat Mandate und Ämter geschickt genutzt, um sein Netzwerk zu pflegen, immer hart an der Grenze zwischen Politik und Wirtschaft. Merz ist zu klug, um den Koch zu machen, sagt einer, der ihn gut kennt. Roland Koch, wissen wir. Einst hessischer Ministerpräsident glaubte, auch einen Konzern lenken zu können und scheiterte als Chef des Baukonzerns Bilfinger. Merz dagegen kennt seine Grenzen. Wettbewerber bescheinigen ihm, er sei als Rechtsanwalt bei der US-Kanzlei Mayer Brown fachlich versiert aufgetreten. Dort war Merz 2005, kurz nachdem er sein Amt als Fraktionsvorsitzender aufgegeben hatte, als Partner eingetreten, um sein Netzwerk zu nutzen und die Kanzlei am Standort Düsseldorf in eine höhere Liga zu führen. Diese Hoffnung habe sich nicht erfüllt, sagt ein Mayer-Brown-Partner heute. Den ersten Coup landete Merz nach einem Muster, das sich dann immer wiederholen sollte. Als Anwalt knüpfte er Kontakte zum britischen Hedgefonds TCI, der, wie später Fink, einen Deutschlandkenner suchte. TCI wollte die Führung der deutschen Börse stürzen und entsandte Merz in den Aufsichtsrat. Für ihn der perfekte Ort, die Kontakte in die Wirtschaft weiter auszubauen. Interessant ist, wie Merz dann agiert. Werfen wir einmal einen Blick auf die Arbeitgeber von Merz. Von 2003 bis 2009 war er Beirat der Commerzbank. Seit 2005 ist er Partner bei der Rechtsanwaltskanzlei Mayer Brown. Seit 2014 Senior Counsel. Die haben da also sehr pompöse und tolle Titel. 2006 bis 2015 Aufsichtsratsmitglied bei der Deutschen Börse. 2005 bis 2009 Aufsichtsratsmitglied der Recycling- und Entsorgungsfirma Interserot. Seit 2006, da ist er noch, Verwaltungsratsmitglied der Schweizer Stadler Ralf AG. Von 2006 bis 2010 war er Aufsichtsratsmitglied des Immobilienkonzerns IVG. Von 2007 bis 2014 Aufsichtsratsmitglied der Versicherungsgesellschaft AXA Konzern AG. Seit 2009 ist er immer noch Aufsichtsratsvorsitzender der Arnsberger Hygienepapierfirma WEPA. Hygienepapier heißt hier Klorollen. Seit 2010 immer noch tätig als Verwaltungsratsvorsitzender und Aufsichtsratsmitglied der Privatbank HSBC Trinkhaus und Burkhardt AG. Seit 2016 immer noch Aufsichtsratsvorsitzender der BlackRock in Deutschland. Den Job hat er einfach behalten. Seit 2017 immer noch Aufsichtsratsvorsitzender des Flughafens Köln-Bonn. Von 2010 bis 2014 war er Aufsichtsratsmitglied bei Borussia Dortmund GmbH und Co. KGAA. So, dieser Typ soll vielleicht bald Kanzler in Deutschland werden. Da kann ich nur sagen, viel Vergnügen. Nehmt euer Geld schnell von den Banken und stopft es lieber in ein Kopfkissen und versteckt es tief irgendwo im Keller oder in Mauerritzen, damit BlackRock es euch nicht absaugt. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Es gibt 7 Sachen und 2 linke Hände. 6 im Lotto und 4 eigene Wände. Flotte Dreier und Bob Vierer. 11 Fußballmeisterschaftsverlierer. Aber nur einen Mond. Es gibt 7 Zwerge und die 10 Tenöre. Alle 9 und die Fischerchöre. Doppelgaragen und Zwillingsmütter. 3 Käse hoch und 5 Meter Bretter, aber nur einen Mond. Du bist mein Mond. Du bist mein Mond. Du bist mein Mond. Es gibt Ballermänner und den Sixpack Bier. 9-mal kluge und beim Skat meistens 4. 10 Gebote und Polygamie. Doppelmord und Paartherapie, aber nur

Seite alle Sorgen satt man, blieben darunter verborgen und dann oh, würde was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Jetzt ist alles still, ich geh. Regen durchdringt meine Jacke. Irgendjemand kocht Kaffee. In der Luft Aufsichtsbaracke. In den Pfützen schwimmt Benzin. Schillernd wie ein Regenbogen. Wolken spiegeln sich darin. Ich wär gern mitgeflogen. Oh, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde was sonst groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Oh, oh, oh, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Würde was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein, nichtig und klein. Ja, das war Herr Xavier Naidu mit einem Lied von Reinhard May, ein bekanntes Lied, das alle kennen, Über den Wolken. Die letzten Minuten im Niemandsland sind angebrochen. Ich habe hier einen Film, den ich noch vorstellen möchte, der ist von Michael Moore. Aber zuerst hören wir den Mann mal selber aus seinem vorletzten Film, der hieß nämlich Where to Invade Next. Wo marschieren wir denn als nächstes ein? Michael Moore. 2. Januar 2015. Eine geheime Notiz des Pentagon wurde abgefangen. Alle künftigen Invasionen werden ausgeführt. Von nur einem einzigen Mann. USA! Yeah! Keine Kriegsopfer mehr. Kein Kriegstrauma mehr. I have invaded your country. No. Keine Kriegsgefangenen mehr. Unbelievable. Is this the great big penis competition? I love this. I would have ketchup on everything. Michael Moore, denn wir haben Probleme, die keine Armee lösen kann. I'm going to tell you from my own personal life, abstinence works. This is what American children eat for lunch. Papa, mangeons dans un restaurant ce soir? Oui, papa, dis-nous un deal. Excellent idée, mais demandez à maman d'abord. Ah non, ne parlez pas de restaurant. Pourquoi pas, maman? Voilà le dîner. Ich werde die amerikanische Flagge einfach hier in eurem Wohnzimmer aufstellen, sagt Michael Moore in seinem Film. Ist das in Ordnung? Gut, das ist ungefähr. Hammer and chisel and we were just, I don't know, there are a couple dozen people here and we were just like the chisel and then. Er steht jetzt hier noch vor der Berliner Mauer, quasi dem Rest, und macht so seine, ja, kapriolischen Witze. Michael Moore, der neue Film, den er schon, glaube ich, im September fertiggestellt hat, der handelt von einem Thema, das wirklich, das ihm zu einer Obsession geworden ist. Die amerikanischen Präsidenten, die Herrschaft dieser Präsidenten und was sie mit ihrer Machtfülle anstellen. Er hatte Trump übrigens vorausgesagt, einer der wenigen, der von Anfang an gesagt hat, dieser Typ wird kommen. Wenn Michael Moore der amerikanischen Demokratie die Temperatur nimmt, dann erhöhte Aufmerksamkeit garantiert ist. 2004 setzte er mit seinem Dokumentarfilm Fahrenheit 9/11 den kritischen Punkt für das Gemeinwesen noch auf selbst bei starker Reibungsenergie zwischen Republikanern und Demokraten schwer zu erreichende 488 Grad Celsius, also 911 Grad Fahrenheit. Aber auch damals wurde dieser Erregungsgrad bei manchen schon deutlich überschritten, wenn sie, wie Moore, die fatalen politischen Reaktionen auf die Anschläge vom 11. September 2001 in Betracht zogen, den Irakkrieg und die Machenschaften unter der berüchtigten Trias Bush, Cheney, Rumsfeld. Das war alles allerdings noch gar nichts, wenn man bedenkt, dass inzwischen ein, wie Moore meint, Neofaschist das Weiße Haus mit einem Twitter-Account übernommen hat. Während die Intellektuellen noch streiten, macht Moore in seinem neuen Film Fahrenheit 11/9, der, wie gesagt, beim Filmfestival in Toronto Anfang September Premiere hatte, keine Faxen und montiert alte Aufnahmen von Adolf Hitler mit der Stimme des realen Donald Trump. Nebenbei holte Moore sich da aber auch argumentative Verstärkung von dem Historiker Timothy Snyder. 20 Minuten lang rechnet der erfolgreiche Linkspopulist des Kinos in Fahrenheit 11/9 mit Trump ab. Unter anderem unterstellt er ihm recht unverhohlen eine inzestuöse Zuneigung zu seiner Tochter. Dann aber nimmt der Film eine überraschende Wendung, denn Trump ist für Moore auch nur eine Schießbudenfigur, er aber zielt auf die gesamte Bude. Das zweite große Feindbild für Moore ist nämlich Barack Obama. Jawohl, Überraschung, nicht wahr? Dessen zwei Amtsperioden er für vergeudete Zeit hält. Die stets nach rechts ausgestreckte Hand von Obama griff eines Tages auch zu einem Wasserglas, aus dem er dann aber nicht trank. Er tat nur so. In dem Glas war angeblich sauberes Wasser aus Flint, der Heimatstadt von Michael Moore, in der es unter dem republikanischen Gouverneur Rick Snyder eine Wasserkrise mit stark erhöhten Bleiwerten gab. Obama verzichtete auf eine offene Konfrontation mit dem politischen Gegner. Snyder ist weiter im Amt. Das Nachsehen haben in Amerika immer die einfachen Leute. Oft sind es Afroamerikaner. Moore hat aber auch eine positive Botschaft. Es tut sich etwas an der Basis, vor allem in der Demokratischen Partei. Stellenweise nimmt sich Fahrenheit 11/9 wie ein Wahlkampffilm aus. Demnächst stehen, oder wir wissen schon, standen die Midterms an. Die Midterms sind schon vorbei und bei diesen Zwischenwahlen wurde indirekt auch über Donald Trump abgestimmt. Es kam zu einem Patt, wie wir mittlerweile wissen. Vor allem aber ging es um die Frage, mit welchem Kurs die Demokratische Partei eine Chance auf zukünftige Mehrheiten hat. Moore bezieht hier ganz klar Stellung für die jungen Erneuerungen aus Gruppen wie den Justice Democrats, der aufgehende Star Alexandria Ocasio-Cortez steht auch bei ihm für die Graswurzelerneuerung der Demokratischen Partei. Das Datum des 9. November 11/9, an dem Donald Trump 2016 als Wahlsieger bekannt gegeben wurde und auf das Moore sich mit seinem neuen Film bezieht, deutet es an. Die Demokratie brennt jetzt wirklich. Löschen kann man sie für Moore nur mit Feuer. How the fuck did this happen? Wie konnte das geschehen? I'm sick and tired of people telling me that America is the greatest country because we can whip your ass. I hate some of these people, but I'd never kill them. How do you deal with this? You're never going to be able to unsee what you saw. Try to impeach him. Just try it. You will have a spasm of violence in this country like you've never seen. Governor Snyder, I got some Flint water for you. to put your bodies upon the gears and upon the wheels, and you've got to make it stop. If nobody's gonna do it, then I gotta do it. And I don't give a who you are. I'll fight you in the damn street right now. Okay, how the f*** did this happen? The American dream is dead. Stop resisting. The president's powers here are beyond question. Ladies and gentlemen, the last president of the United States. Coming to an American city near you. Das war der Soundtrack aus Fahrenheit 11.9. Im September, wie gesagt, überall weltweit uraufgeführt. Und ich kann nur sagen, guckt ihn euch an, den Film. Selbst wenn ihr nicht mit allem einverstanden seid, was dieser Michael Moore da so fabriziert, hervorzaubert und zusammenbastelt, muss man doch sagen, ein gelungener Haufen Underground-Wissen und ja, die Wut, die er in Bilder gefasst hat, und die knallt er der Herrschaft vor die Füße. Toll. Die Sendung ist jetzt vorbei. Es ging heute schnell rum, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland. Ich verabschiede mich. Adeo, adios, agur, goodbye. Auf Wiederhören. Die heutige Niemandsland-Sendung wird am kommenden Samstag wiederholt. Hier auf FM 91.4 Kontrabanda und auch im Internet in unserem Podcast ab Mittwoch etwa zu hören bzw. runterzuladen. Geht einfach zu www.niemandsland.kontrabanda.org oder zu niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss! Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich.